Tarare, o chicas de las cuales se pueden probar tus manjares, que se pongan peligrosas como los llanos de Yare. Así que dale, sigue, mueve, vacila de esta, con el flow te pone a triplar y mover la orquesta. Sabor, timba y pimienta, vamos a rosura, moviendo cintura, esto es candela pura, poniendo sola como mate, que sin duda música nuda y de forma sencilla, agarra una chica y ponela pura y de vida, yo sí. Métele bebida a la maraca pa' que suene, cumpla, cumpla, cumpla, cumpla, cumpla, rézale los cueros a la tambora pa' que suene, cumpla, cumpla, cumpla, cumpla, cumpla, y que tal si de esta forma lo hacemos para las mujeres. ¿Cómo lo hacemos para las mujeres? Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale que le sigo metiendo como es. Porque el flow no tiene más, dale caché. Así que métele, métele. Así que métele, métele. Dale que le sigo metiendo como es. Porque el flow no tiene más, dale caché. Así que métele, métele. Así que métele, métele. Ya no dije caballero. Maracas con me pasó buena. Underflow aus Caracas, Venezuela. Das, das, meine Damen und Herren, ist Qualität. Ich weiß nicht, aber diese Salsa-Rhythmen im Hintergrund, die sind einfach wahnsinn cool. Wahnsinn cool bei einer Musik, die schon so einfach verkauft wird. Sie hat einfach kein Hip-Hop, hat heutzutage irgendwie ganzen Charme verloren. Das ist einfach, ich weiß nicht, Hip-Hop, was wäre das Richtige auf Deutsch? Ja, Hip-Hop GmbH. Es ist einfach, kauf mich, ja, weil ich cool bin. Das ist hier aber Qualität. Diese Leute sind sehr professionell, die haben zwischen Venezuela und den USA aufgenommen. Sie haben eine CD mit 15 Liedern oder so. Und was bei uns ein bisschen seltsam ist, diese Leute haben ziemlich ruhige Wörter, was sagt man so. Sie singen über schöne Themen, über Frauen, sie singen über Freundschaft, nicht unbedingt über Gewalt, was bei uns die Regel ist in Hip-Hop. Und mit diesem lateinamerikanischen Rhythmus im Hintergrund, oh, das sind meine Lieblings-Hip-Hop-Gruppe überhaupt. Das war für meine Freundin Jörgi aus Stockholm. Underflow sind Vika MC, MC Koma, Bobcat MC, Mambo Diablo und DJ Lock. Als nächstes haben wir ein E-Mail von Lukas. Lukas schreibt uns aus Argentinien und der hat uns ein paar MP3 geschickt, der Gruppen, bei der er spielt. Diese Gruppe heißt Limonada und kommt aus Santa Fe, Argentinien. Lukas hat uns in Google gefunden und nachdem wir ein bisschen mit ihm gesprochen haben, sind wir auf diesem Material gekommen. Ist geil. Also, der erzählt uns, dass sie jetzt die Richtung ändern und so eine Mischung zwischen Bossa Nova, Samba, Cha-Cha-Cha und verschiedene südamerikanische Rhythmen jetzt verfolgen und fusionieren, also zusammenmischen in verschiedenen Liedern. Und ich habe ein bisschen davon gehört, ist sehr, sehr cool. Aber jetzt nehmen sie es erst an, also auf, meine ich jetzt. Sie nehmen es erst auf, sie machen eine neue CD mit diesen neuen Liedern und die ist leider nicht fertig. Aber ich wollte unbedingt was von diesen Menschen hier spielen, weil sie sind, Mann, ey, gut. Und ich habe die überzeugt, dass sie mir ein älteres Lied geben und dieses Lied ist vielleicht nicht so hardcore lateinamerikanisch, wie sie sich wünschen, aber ist trotzdem super. Und das Lied heißt Sadika, Sadistin, und kommt von aus dem ersten Demo von der Gruppe Limonada aus Santa Fe, Argentinien. Te vienes o vas, te alejas o estás a favor. Que mi corazón repica con tu amor. Y sabes que soy tu sádica y fiel aventura. Contigo, mujer, yo no puedo hacer bien. Me quieres quizás, pero me odias también. Porque nuestra piel se hallaron en química y miel. Y sabes que soy tu sádica y fiel aventura. Contigo, mujer, solo me resta perder. Lunes y martes no estás y eso es demasiado. Jueves y viernes tan solo me hace un llamado. Y entre semana tan solo la veo un instante. Voy a agendarte para darme tan solo un feriado. Me quitas o das una oportunidad. Que mi corazón trabaja como un motor. Y sabes que soy tu sádica y fiel aventura. Contigo, mujer, solo me resta perder. Y entre mi agua van quedando su fragancia de locas pasiones, dolores de un fin de semana. Von Limonada aus Santa Fe, Argentina. Genial, oder? Ah, wenn ihr eine Gruppe namens Héroes del Silencio kennt, dann ist die Stimme sehr, sehr ähnlich, aber die Musik ist eher Hombres G mit ein bisschen anders. Ich kann kaum auf das Neue warten. Okay, Leute, das war unser Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt so gern genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcastando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind immer auch willkommen. Und mehr Info findet ihr im Blog vom Show, gepodcast.blogspot.com, unsere neue Adresse, gepodcast.tk. Beim Fenster deiner süßen Nachbarin, das würde gepodcast mit Paul Alvarez Lüblich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. Chao.